إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter بإذن تعالى mit der Erklärung von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram und wir sind bei Hadith Nummer 907 und nochmal für die Brüder und Schwestern im Internet Ustream Raum ist auch offen. Das heißt, wenn ihr Probleme mit dem Ton gibt, dann kann man dort auch den Unterricht zuhören. وعن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل بن سعد ما له رداء غيره فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن لبسته لم يكن عليك منها شيء فجلس الرجل حتى إذا أطال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فدعا به فلما جاء من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن على ظهر قلبك فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها 20 آية لكن هذه الأخيرة ضعيفة دل هذا الحديث على أمور كثيرة بارك الله فيكم والبخاري بوب على أغلبها وقال ابن التين إنها 21 فائدة يعني من هذا الحديث فقط في 21 فائدة قال الشارح رحمه الله تعالى نأتي بأنفسها وأوضحها يعني أوضح هذه الأمور جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا لإرادة التزوج أي الخاطب إذا ما كان ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، وفيه أن الرجل ينظر إلى المرأة، فإذا لم يجد في نفسه حاجة إليها تركها. وفي هذا كذلك بارك الله فيكم مسألة مهمة جدا، أن هذه المرأة لما قامت في رواية من الروايات أنها كانت سعفاء الخدين، يعني كان في خدودها شيء من السواد، وفيه دليل على أنها لم تكن قد لم تغطي ما كانت تغطي وجهها. على كل هذا لم يذكره المؤلف هنا، ولكن هذا من باب الفائدة. إذن الأولى جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح. يعني المرأة تقول لي رجل، تقول له إذا كان تريد فتزوجني ما في مشكلة، وهذا ليس عيبا ولا حراما، كما أن الرجل يخطب المرأة يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل، إما عرضا واضحا أو أنها تكني، أنها تكني، يعني في مرأة مثلي جيدة وكذا، تبحث عن رجل جيد مثلك، فهل في رغبة أو تعرف، فيفهم الرجل ذلك. الثانية بارك الله فيكم، ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث أنها فوضت أمرها إليه، وذلك توكيل، وأنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل هو موجود أو لا، حاضر أو لا، ولا سؤال هل هي في عصمة رجل أو عدمه. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم على ظهر حال المرأة، وعند الهادوية أنها تحلف الغريبة احتياطا، تحلف أنه ما لها أقارب، أنه كذا إلى غير ذلك. إذن المرأة إذا كان في الإمام فالإمام والي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو هنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها أين وليك، أين أبوك أو أخوك أو إلى غير ذلك، وإنما أخذها توكيلا لأنه الإمام. الثالثة أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول، يعني لما وهبت نفسها ما يثبت ذلك إلا بالقبول. الرابعة أنه لا بد من الصداق في النكاح، ولو كان شيئا يسيرا مثل أن يكون خاتما من حديد، فإذا ما وجد فيكون مثل هذا الحديث أنه يكون شيء من القرآن. الخامسة أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد، يعني ذكر المهر، وعند كثير من أهل العلم أنه لا يكون إلا مالا. السادسة أنه يجوز الحلف إن لم تكن عليه اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فقال لا والله ما عندي. السابعة أنه لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بد منه، كالذي يستر عورته، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لبسته ما بقي، ما تستطيع هي أن تلبس شيء، وإذا لبسته هي أنت ما عليك شيء، فكيف ستخرج هذا الثوب الذي فقط عندك. الثامنة اختبار مدعي الإعسار، الإنسان يقول ما معي، يختبره، قال له اذهب إلى أهلك واسألهم. التاسعة أنه لا تجب الخطبة للعقد، قلنا خطبة النكاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه، هنا ما ذكرها، قال له هل تريد تنكحني إياها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. العاشرة قوله بما معك من القرآن، فبما معك من القرآن مطلق، يعني كم معك من القرآن؟ قال معي البقرة والتي تليها، وفي رواية معي 20 آية، علمها 20 آية. فقال له يعني هذا هو المهر، تعلمها من القرآن. وفي قصة أبي طلحة وأم سليم كان مهرها الإسلام، قالت له يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، ولكن أنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك. ثم بارك الله فيكم، 11 أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك، يعني ملكتك إياها، زوجتك إياها، إلى غير ذلك. أي لفظ يفهم منه التزويج فينعقد به العقد. هذه أهم المسائل المذكورة في هذا الحديث، وهو حديث عظيم يا أخوة. فيه أيضا مسألة، انظروا إلى يعني هذه المرأة كيف أنها تقوم أمام الناس. وفيه كذلك أن آنذاك كانت النساء تشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما قامت أمام الرجال. وفيه أن هذا الرجل نظر إلى هذه المرأة وغيره من الرجال، على الرغم من أنه مو الكل يريد أن يخطب، فلا بأس بهذه النظرة العامة، لا بأس بهذه النظرة العامة. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، حديث نون هندت زيبن. سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أبو العيسى أين فخاو كام تبخفيت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم und sie sagte ihm o gesandter Allahs ich bin gekommen damit ich mich dir begebe. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie angeschaut und er hat sie von oben nach unten angeschaut. Dann hat er seinen Kopf nach unten gehalten. Als die Frau das sah, dass er kein Interesse daran hat, sie zu heiraten, dann hat sie sich gesessen. Dann stand ein Mann von Sahaba, und Gefährten von unserem Propheten, und er sagte, O Gesandter Allahs, wenn du sie nicht heiraten willst, dann lass mich sie heiraten. Der Prophet sagte ihm, hast du etwas, was du geben kannst? Der sagte, nein, bei Allah, O Gesandter Allahs. Der Prophet sagte ihm, geh zurück zu deiner Familie und schau mal, ob du etwas hast, damit du ihr gibst. Dann ist er gegangen und dann kam er zurück. Er sagte, bei Allah, ich habe nicht gefunden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, schau mal, ob du auch einen Ring aus Eisen, eisernen Ring hast. Der ist weggegangen, dann kam er wieder. Er sagte, nein, ich habe gar nicht, auch einen goldenen Ring habe ich, einen eisernen Ring habe ich nicht. Aber ich habe mein Gewand. Sahl ibn Sa'd sagte, er hat nur dieses Gewand gehabt. Er hat nichts anderes. Sie kann die Hälfte davon nehmen, sagte er. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was wird sie mit deinem Gewand tun? Wenn du das anhast, dann hat sie nichts davon. Und wenn sie das anhat, dann hast du auch selber nicht anzuziehen. Dann saß der Mann, bis er lange blieb und er wollte weggehen. Als er weggehen wollte, hat der Prophet ihn gesehen. Dann hat er gesagt, komm zurück. Er hat ihm gesagt, was hast du vom Koran? Das wird, wie viel vom Koran hast du auswendig gelernt? Er sagte, diese Sura und diese Sura. Und er hat das aufgezählt. Der Prophet sagte, kennst du sie auswendig? Er sagte, ja. Der sagte ihm, geh, ich hab dir die Frau gegeben. Mit dem, was du hast vom Koran. Das ist bei Bukhari Muslim. Und so hat Muslim das überliefert. In einer anderen Version, der Prophet sagte, geh, ich lass euch heiraten und bring ihr, was du hast vom Koran. Und bei Al-Bukhari, sie ist dir erlaubt für das, was du vom Koran hast. Bei Abu Dawud von Abi Huraira, der Prophet sagte, oder hätte gesagt, was hast du vom Koran gesagt? Surat al-Baqarah und Ali Imran. Der sagte ihm, dann bringe ihr 20 Eier. Aber diese Überlieferung ist schwach. Das ist bei Abi Dawud. Diese Überlieferung ist sehr wichtig und da gibt es sehr viele Urteile, die man aus dieser Überlieferung entnehmen kann. Ibn Uddin hat gesagt, die sind 21 Lektionen aus dieser Überlieferung. Al-Bukhari hat die meisten davon als Kapiteltitel in seinem Buch genommen. Und der Autor hier sagt, wir nehmen die wichtigsten davon. Und er hat hier 11 genannt, aber ich habe noch ein paar dazu erwähnt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Erstens, Barakallahu fikum, die Geschichte ist klar. Der Prophet ist mit Sahaba. Eine Frau kommt rein. Es gibt in einer Überlieferung, der Prophet hat so Rede gehalten. Also das war nicht am Freitag jetzt. Aber der hat Rede gehalten und die kam rein und die stand auf einmal, die sagt, oh Prophet, ich gebe mich dir. Das heißt, wenn du Interesse hast, mich zu heiraten, dann akzeptiere ich. Das heißt, das Erste, was wir daraus lernen, ist, eine Frau kann einem guten Mann Angebot für die Heirat machen. Das ist keine Schande. Und das ist nicht gegen unsere Religion, wenn eine Frau einem Mann sagt, deutlich, ich habe Interesse oder daran, dich zu heiraten, oder wenn du mich heiraten willst, dann kannst du mich heiraten. Hast du Interesse, mich zu heiraten, dann werde ich das natürlich annehmen. Das kann sich so machen, oder aufpassen, oder sie kann ihm das indirekt sagen, indem sie sagt, ja, suche mir einen Mann und wenn so ein Mann wie dich gibt, dann werde ich nicht Nein sagen. Dann versteht der Mann, aber hier ist in diesem Hadith deutlicher. Sie hat ihm sofort gesagt, ich will dich oder ich gebe mich dir. Bei den Propheten ist anders, weil Allah im Koran gesagt hat, oder eine Frau, die sich dir begibt, das ist anders bei ihm. Aber bei uns, das ist natürlich, da geht es nicht so in dieser Art, sondern es geht mit der Heirat. Das ist das Erste, was sehr wichtig ist, Barakallahu fikum. Und dazu noch, zu diesem Punkt, wenn die Frau das macht, dass sie dem Mann sagt, ja, ich möchte dich heiraten, und das ist keine Schande nochmal, und das ist kein das ist nicht verboten, sowas zu machen, sondern das beweist ihre Stärke. Wie ein Mann sich eine gute Frau sucht, dann kann auch eine Frau sich einen guten Mann suchen. Das ist ihr gutes Recht. Wenn sie das macht, dann kann der Mann sie anschaut und sie kann ihn anschauen, weil im Hadith steht, der Prophet hat sie von oben nach unten und von unten nach oben angeschaut. obwohl der Prophet sie nicht heiraten wollte. Deshalb sagen die Gelehrten, wenn das der Fall ist, dass du vielleicht Interesse hast, also eine Frau, sie zu heiraten oder umgekehrt, da kann man einander anschauen. Wenn auch man nicht heiraten will. Zu diesem Punkt noch etwas, was wichtig ist. Und zwar, das steht hier, der Prophet hat sie angeschaut, von oben nach unten. Es gibt in einer Überlieferung, dass diese Frau dunkle Wangen gehabt hat. Dunkle Wangen gehabt hat. Barakallahu fikum. Wie könnte man diese dunkle Wangen sehen, wenn diese Frau ihr Gesicht bedeckt hätte? Könnte man nicht sehen eigentlich. Und das ist ein Beleg, dass diese Frau ihr Gesicht nicht bedeckt hat. Deshalb könnte die Frau sie sehen. Und wenn man sagt, sie war bedeckt, ja, dann wie könnte der Prophet sehen, wie sie aussieht? Deshalb, das ist ein Beleg eigentlich, dass diese Frau keinen Niqab getragen hat. Das ist nebenbei nur. Dann des Zweiten, Barakallahu fikum, ein Imam, das wird ein Oberhaupt der Muslime, Führer der Muslime, ist ein Wali für die Frau. Wenn diese Frau ihm sozusagen beauftragt, dass er für sie die Heirat macht, wie diese Frau. Der Prophet hat sie nicht gefragt, wo ist dein Vater oder wo ist dein Bruder. Und er hat ihr gar nicht gesagt, sondern er hat das genommen, so entnommen. Und dann hat er den Mann gefragt, der Mann hat gesagt, ich will sie heiraten. Der Prophet hat ihm gesagt, was ist von morgen Gabe? Bei manchen Gelehrten sagen, wenn die Frau nicht bekannt ist, wenn sie keine Familie hat und so, und sie ist nicht bekannt, dann muss sie bei Allah schwören, dass sie keine Verwandten hat und kein Wali hat, dann übernimmt der Imam die Vormundschaft für sie im Heirat oder der wird ihr Vertreter sein. Drittens, Barakallahu fikum, wenn die Frau dem Mann sagt, ja, ich will dich heiraten und die begibt sich sozusagen zur Heirat, dann muss die andere Seite mit Sicherheit annehmen. Ohne Annahme geht nicht. Viertens, man muss Morgengabe in Heiratsvertrag haben. Man muss Morgengabe geben. Also der Mann gibt der Frau etwas. Und das ist hier klar. Und zwar Barakallahu fikum, der Prophet sagte ihm, du sollst ihr etwas geben, auch wenn das ein Ring ist aus Eisen. Eisenring kostet nicht. Aber du gibst ihr etwas. Wenn du nicht kannst, dann musst du ihr etwas geben. Natürlich, das ist in dem Fall, dass man ihr Koran beibringt, in dem Fall, wenn er etwas nicht geben kann. Aber wenn er etwas geben kann, dann muss er etwas geben. Da kann sie auch noch von ihm Koran verlangen, dass er ihr beibringt. Aber er muss etwas geben und du musst das akzeptieren. Und zweitens, Barakallahu fikum, hier zu diesem Punkt, die Frau verlangt und der Mann bestimmt die Morgengabe. Hier, Beispiel ist klar. Der Prophet sagte ihm, hast du so, hast du so, hast du so? Dann sagte er, nein, ich habe nur das. Und der Prophet hat akzeptiert dann. Das sind die Frau und ihr Vertreter oder Vormund, die verlangen Morgengabe. Aber die Entscheidung liegt bei dem Mann. Wenn er sagt ja, dann ja. Wenn er sagt, nein, ich kann nicht, dann müssen sie sich umstellen. Fünftens, Barakallahu fikum, man sollte die Morgengabe beim Heiratsvertrag nennen. Wenn man Heiratsvertrag macht, dann sollte man die Morgengabe nennen. Sechstens, man kann schwören, wenn man auch von ihm nicht verlangt hat, zu schwören. Wie der Mann hier, der Sahabi, der sagte, ich schwöre bei Allah, dass ich nichts habe. Auch ein Ring aus Eisen habe ich nicht. Und vielleicht zu diesem Thema mit Ring von Eisen. Ein Muslim darf allgemein kein Ring aus Eisen tragen. Es ist unerwünscht. Das mindestens unerwünscht, dass der Muslim einen eisernen Ring trägt, weil der Prophet das verboten hat. Und er hat gesagt, das ist Schmuck von den Leuten der Hölle, von Eisen. Ja, da sagt man, ja, der hat ihm gesagt, gib ihr einen Ring, auch wenn das aus Eisen ist. Ja, der gibt ihr das, aber der hat ihm nicht gesagt, zieh das an. Deshalb die Morgengabe, die muss nicht unbedingt etwas sein, was die Frau selber benutzt. Das kann was anderes auch sein. Siebten Barakalofikum, man darf nicht als Morgengabe etwas geben. Morgengabe ist dieses, was die Frau bekommt, wenn sie heiratet. Sie verlangt etwas vom Mann. Das ist kein Kauf und Verkauf, sondern das ist ihr gutes Recht. Weil wenn die Frau heiratet, dann braucht sie vielleicht Bekleidung zu kaufen, sie braucht neue Sachen, sie braucht sich vorzubereiten, dann kannst du das bekommen. Und die Morgengabe bekommt die Frau, nicht ihre Eltern. Ihre Eltern, die sind nur Auftrags, sozusagen, die sind beauftragt. Aber sie bekommt das und sie benutzt das, nicht die anderen. Auf jeden Fall, man darf nicht aber bei Morgengabe etwas geben, was man selber nötig braucht. Zum Beispiel, du hast nur ein Kleid, du gibst dieses Kleid, dann wie wirst du dich anziehen? Das geht nicht. Deshalb hat der Prophet ihm gesagt, hier, das geht nicht, du hast nur ein Kleid, das geht nicht, dass es eine Morgengabe gibt. Achten, man kann daraus etwas lernen. Wenn jemand behauptet, ich habe nicht, dann sollte man ihn prüfen. Wie hat der Prophet ihn geprüft? Indem er ihm gesagt hat, kehre zurück zu deiner Familie und frag sie, ob du etwas hast. Das Erste, er kam, er sagt, ich habe nicht. Dann hat ihm gesagt, schau mal, ob du auch einen Ring hast aus Eisen. Der kam zurück, Wallah, ich habe nicht. Drittens, der hat der Prophet ihm gesagt, hast du etwas vom Koran? Neunten Barakalofikum, die Rede, Verlangensrede, ist es kein Muss bei der Heirat. Weil hier, der Prophet hat das nicht gemacht, dass er gesagt hat, in Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu und so weiter. Zehnten, der Prophet sagte ihm, du kannst sie heiraten und die Morgengabe ist, was du hast vom Koran. Ja, was du hast vom Koran, das kann viel sein, das kann wenig sein. Der hat ihm das nicht gesagt. Das ist unbeschränkt sozusagen. Und hier sollte man, das ist in Ordnung, sowas zu machen, wenn der Mann kein Materielles zu geben kann als Morgengabe. Wenn das nicht kann. Aber wenn das kann, dann muss er was geben, materielles. Und es gibt noch eine Geschichte, die damit verbunden ist, und zwar Abu Talha, als er Sulaim geheiratet hat. Der war kein Muslim. Da hat ihm gesagt, schau mal Abu Talha, du bist ein sehr guter Mann. Und eine Person wie du sollte man nicht zurückschicken. Aber ich bin Muslima und du bist kein Muslim. Ich kann dich nicht heiraten. So. Du sollst erstmal den Islam annehmen. Dann hat sich überlegt und er ging zum Propheten und er hat den Islam angenommen. Und dann hat Sulaim ihn geheiratet. Und das bedeutet, die Morgengabe war, dass er den Islam angenommen hat. Und hier die Morgengabe war, dass er ihr etwas vom Koran beibringt. Aber das Problem ist, was bedeutet, bring ihr, was du hast vom Koran. Das Ganze oder ein Stück davon oder etwas. So sollte man lieber, dass man bestimmt. Elftens, Barakalofikum, Heirat, wenn man Heiratsvertrag macht, dann sollte man ein Wort nehmen, da sollte man ein Wort im Heirat nehmen, die mit der Heirat zu tun hat. Zum Beispiel, ihr seid verheiratet, ihr seid Ehepaar geworden. ihr seid jetzt, ihr habt einen Bund geschlossen für die Ewigkeit zum Beispiel. Das wäre etwas, wenn man hört, da sagt man, aha, diese Leute sind Ehemann und Ehefrau geworden. Und übrigens beim Heiratsvertrag im Islam ist die Sache so, da sollte man das in Vergangenheitsform abschließen. Das wird wirklich etwas, was schon geschehen ist. Nicht, ich werde dich heiraten oder ich würde dich heiraten. Das ist kein Heirat. Sondern schon, ich habe angenommen. Ich habe akzeptiert. Nicht aber in einer Form, dass man die Zukunft meint. Das sind Barakalofikum. Das sind einige Lektionen und Themen, die man aus diesem Hadith lernen kann. Nochmal zum Hadith. Der Prophet war mit Sahaba zusammen. Dann kam eine Frau. Sie hat ihm gesagt, ich will dich heiraten. Der Prophet hat sie von oben nach unten angeschaut. Und er hat der wollte sie nicht heiraten. Dann hat sie das gemerkt, sie saß. Einer von Sahaba hat das so, der hat sie angeschaut, der hat gesagt, oh Prophet, wenn du sie nicht heiraten willst, dann würde ich sie heiraten. Der Prophet sagte ihm sofort, was hast du als Morgengabe? Der sagt, ich habe nichts. Er sagt, geh zu deiner Familie, guck mal. Der hat geguckt, dann kam er zurück, ich habe nichts. Er hat ihm gesagt, geh mal, guck mal, auch wenn du einen Ring aus Eisen hast. Der hat gesagt, ich habe nichts. Dann hat er ihm gesagt, hast du etwas vom Koran? Er hat ihm gesagt, ja. Er hat ihm gesagt, dann bringe ihr etwas vom Koran, was du auswendig kannst. Und dann ist sie deine Frau. Und das ist diese Überlieferung. Da kann man auch sehr viel noch drüber sprechen, weil hier, es gibt ein sehr wichtiges Thema. Und zwar, das hat damit zu tun, hier, der Prophet hat nicht gefragt nach ihrer Familie, nach ihrem Vater, nach ihrem, ob sie verheiratet, ob sie geschieden ist, nicht geschieden ist, ob sie geheiratet hat, nicht geheiratet hat. Das bedeutet, dies bleibt alles offen in dieser Überlieferung. Deshalb, die Gelehrten haben auch wegen dieser Überlieferung unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Themen gehabt. Aber eins bleibt Fakt. Der Richter oder der Imam, der Imam hat natürlich andere Stellung in so einem Fall als die anderen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Abih رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم وهو حديث حسن. بارك الله فيكم. إعلان النكاح هو خلاف الإسرار. يعني الإنسان ما يسر بالنكاح، وإنما النكاح يعلن. وفي رواية عن عائشة كما عند الترمذي، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، أي الدف، ولكن اضربوا عليه بالغربال الدف. ضعيف الرواية، ضعيفة، لأن في روايته عيسى ابن ميمون وهو ضعيف، وكذلك في رواية البيهقي فيه خالد ابن إلياس وهو منكر الحديث. فلذلك هذا الحديث، أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشا، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغرها. هذه مسألة اجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، هذه فيها ضعف. واليولم أحدكم ولو بشاء هذا فيه أثر قال أولم ولو بشاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. وإذا كان قد خضب أي كان قد صبغ شعره أو لحيته فهذا بالأسواد فليعلمها لا يغشها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخضاب بالأسود والله تعالى أعلى وأعلم. أما أن يكون ذلك بين النساء بأن تضرب امرأة بالدف ويكون ذلك بين النساء فلا بأس في النكاح وفي العيد في يوم العيد بالذات هذان اليومان لا بأس فيهما من الضرب بالدف والإنشاد للنساء وليس أكثر من ذلك. يا أخوة يجب أن يفرق الإنسان بين أمرين، بين أن الإنسان يتفلت من أمور الشرع ويقع في الحرام، وبين أنه يتشدد ويقع في الغلو أي يقع كذلك في الحرام. فالمسلم يبقى ملتزما بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر موجود ولا بأس به فما يحرمه عن الناس، أما أمر غير موجود أو حرام فيقول هذا حرام. مثل هذا الأمر إعلان النكاح، يعلن النكاح حتى الناس تعلم أن فلان تزوج فلانا ويضرب عليه بالدف لا بأس بالنسبة للنساء، أما بالنسبة للرجال لا، ما نعلم ذلك بالنسبة للرجال. وأما هذا الذي يحدث اليوم من الحفلات والعياذ بالله وإسراف وتبذير الأموال فهذا منكر لا نعلمه في دين الله سبحانه وتعالى، فلينتبه المسلمون لهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فن عامر ديزون فن عبد الله بن الزبير فن الزبير erzählte, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, macht die Heirat bekannt oder gibt die Heirat bekannt. Das ist bei Ahmed und Al-Hakim hat das als sahih eingestuft und das ist Hassan, diese Überlieferung. Das heißt, wenn man heiratet, dann sollte man das bekannt machen, bekannt geben, nicht verstecken und nicht geheim heiraten, das geht nicht. Wenn man heiratet, dann macht man keine Sünde. Wenn man heiratet, dann macht man keine Sünde und dann macht man nichts Schlimmes. So sollte man das bekannt machen, dass alle Leute wissen, ich habe geheiratet. Es gibt aber eine andere Überlieferung von Aisha radhiyallahu anha, das ist bei At-Tirmidhi und es gibt auch von Ibn Majah und Bayhaqi. Und zwar macht die Heirat bekannt. Macht die Heirat bekannt und schlagt mit Ad-Duff Al-Ghirbal Tamburin, diesem Trommel, was eine Seite offen ist, diese große. Diese Überlieferung mit Wadribu alayhi bit Dufuf au bil Ghirbal. Dieser Satz ist schwach, weil in dieser Überlieferung von At-Tirmidhi eine Person vorkommt, der heißt Isa ibn Maymun und ist schwach. Und bei der Überlieferung von Al-Bayhaqi, es gibt eine Person, die heißt Khalid ibn Ilyas und ist munkar al-Hadith. Deshalb diese Überlieferung ist schwach. Aber macht die Heirat bekannt, ist richtig. Bei At-Tirmidhi ist, macht die Heirat bekannt und feiert das in den Moscheen und schlägt das mit Ad-Dufuf und einer von euch macht Walima, wenn auch ein Schaf. Und wenn jemand von euch eine Frau heiraten will und er hat sein Haare schwarz gefärbt, dann sollte man der Frau sagen, sonst man betrügt diese Frau. Diese Überlieferung ist zum Teil richtig und zum Teil falsch oder schwach, Entschuldigung. Macht der Ärger bekannt, ist richtig. Macht das in den Moscheen nicht. Schlägt mit Tamburin nicht. Man macht Walima, das ist richtig, weil der Prophet Abdurrahman aufsagte, mach Walima, Walima ist das Essen für die Heirat. Wenn man geheiratet hat, danach macht man Essen. Das ist richtig, der Prophet sagte Abdurrahman auf, Aulim walau bisha, das wird mach Walima, mach Essen für die Heirat, wenn auch ein Schaf. Und das andere ist mit der Färbung von den Haaren, man sollte kein Schwarz nehmen, weil der Prophet Muhammad das verboten hat, weil das so eine Art Betrug ist. Deshalb sagte der Prophet, wenn man die grauen Haare ändern will, dann rot oder gelb, aber nicht schwarz. Dürfen die Frauen bei der Heirat Tamporine oder diese Duft haben? Ja, sie dürfen, kein Problem. Und hier muss ich was bemerken, Barakalofik, und zwar, man darf nicht untertreiben in der Religion, dass man Sünden begeht, und da darf man auch nicht übertreiben, dass man mehr verlangt, als was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Beides ist schlecht. Übertreiben ist schlecht, untertreiben ist schlecht in der Religion. Beides. Man sollte nach dem Weg von Koran zu sein, man sollte das verstehen. Es ist kein Problem, in Fest oder in Heiratsfeier, dass die Frauen zusammen, zum Beispiel ein Mädchen, eine Frau, die nimmt Duft und sie schlägt mit einem Duft. Und wenn sie auch etwas vorträgt, reimt, ist es kein Problem. Aber dass man nicht übertreibt, dass man nicht wie die Sängerin und Sänger macht. Deshalb soll man aufpassen. Dass man sagt, nein, das darf man überhaupt nicht, auch das stimmt nicht. Man darf zum Teil das machen, kein Problem, aber nicht übertreiben. Nicht, dass man zum Beispiel eine Gruppe holt und dann fängt man zu tanzen und. Und nicht auch, dass man überhaupt nicht macht. Bei Frauen ist es erlaubt, zur Hochzeit oder zu Fest, dass sie was machen. Wallahu ta'ala ala. Es gab das zur Zeit vom Propheten Muhammad. Ich meine, wenn in seiner Zeit sowas gab, dann wieso soll man heute das verbieten? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahrt. Das ist nicht leicht, etwas zu verbieten in der Religion oder etwas Pflicht zu machen. Muss man klare Beweise bringen. Wallahu ta'ala ala wa ta'ala. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال ولكن هذا الحديث صحيح لا نكاح إلا بولي وفيه زيادة كذلك بارك الله فيكم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل يا أخوة الحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على اشتراطه وأنها لا تزوج المرأة نفسها. وحكي عن ابن المنذر أنه قال لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وقد دلت عليه النصوص. أما مالك فيشترط الولي في حق الشريفة لا الوضيعة، فأما الوضيعة فلا أن تزوج نفسها. وذهبت الأحناف إلى أنه لا يشترط مطلقا، واحتجوا بذلك بالقياس على البيع، ولكن هذا القياس غير صحيح. وأما الظاهرية فيعتبرون الولي في حق البكر، أما في حق الثيب فلا. وأما أبو ثور فيرى أن المرأة لها أن تنكح نفسها بإذن وليها، إذا أذن الولي فلا بأس. أما الصحيح بارك الله فيكم هو أن المرأة، أن العقد لا بد فيه من الولي، من ولي المرأة، وهذا أمر حتى منطقي. رجل رب ابنته 20 أو 25 سنة على الأقل لخوفه عليها ولحرصه عليها، يكون له أنه أيضا يتكلم في زواجها. أما أنها تذهب هكذا وتتزوج من دون علمه ومن دون إذنه فهذا ظلم في حقه، لأن حب الشيء يعمي ويصم. الإنسان إذا أحب شيء فإنه بارك الله فيكم يعني خلص ما يرى الأخطاء وما يسمع الأخطاء. فالولي لعله له يعني نظرة أخرى في النكاح. فالمرأة لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وهذا لا علاقة له باضطهاد المرأة ولا علاقة له بالحجر عليها أو بأنه ما لها حقوق في ديننا، وإنما هذا من باب تنظيم الأمور، من باب تنظيم الأمور حتى يا أخوة ما تخرج الأمور بحيث أنه تصبح فوضى. انتبهوا لهذا يا رعاكم الله. وما اشتراء قياس الأحناف على البيع فالأصل مثل هذا القياس لا يصح، فانتبهوا لهذا. فن أبي بردة زون فن أبي موسى فن زانن فاطر إزاكت der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, la nikaha illa bi wali, keine Heirat ohne wali. Der wali könnten wir, man sagt ja natürlich Beschützer, aber hier oder Vormund, hier wird damit gemeint derjenige, der zuständig ist für die Frau. Und natürlich, da geht man erstmal davon aus, dass es der Vater, oder derjenige, der für die Frau zuständig ist. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmed und bei den vier, das bedeutet At-Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Abu Dawud. Einige Gelehrten haben das als schwach bezeichnet, diese Überlieferung. Aber diese Überlieferung ist eine authentische Überlieferung, sahih, wie bei At-Tirmidhi. Diese Überlieferung, barakallahu fikum, ist klar. Keine Heirat ohne Wali. Das heißt, wenn eine Frau ohne Wali heiratet, dann ist die Heirat ungültig. Ungültig. Es gibt natürlich eine klare Überlieferung von Aisha, radiallahu alayha. Sie hat gesagt, inna nikaha bighayri wali batil. Die Heirat ohne Wali ist ungültig. Und eigentlich in der Religion, wenn eine Tat verneint wird, das heißt, diese Tat ist ungültig. Allgemein. Aber das könnte auch sein, dass die Tat, wenn das verneint wird, dass die Tat unvollständig ist oder unvollkommen ist. Und deshalb, man sollte hier das sehen, weil wir Beweise haben. Die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Und zwar, was ist Al-Wali? Wie wichtig ist Al-Wali? Vormund für Frau? Oder sage ich jetzt derjenige, der zuständig für die Frau ist? Ihr Vater und so weiter. Einige Gelehrten sagen, oder die meisten, Entschuldigung, Gelehrten Al-Jumhur, sagen, ein Wali ist Pflicht in der Heirat. Wenn kein Wali dabei in der Heirat ist, dann ist die Heirat ungültig. Ibn Munzer sagte, rahimahullah ta'ala, ein Großgelehrter, bekannt, der sagte, man kennt das nicht anders von Sahaba, radhiyallahu alayhi. Man kennt das so von Sahaba. Zweitens, Al-Imam Malik hat eine Meinung, und zwar, der sagt, die Frau, die Ehre hat, die Frau, die von guter Familie ist, die Frau, die freie Frau, heiratet mit Wali, mit Zusage ihres Vaters und so weiter. Aber die Frau, die wal'iyadu billah, niveaulos ist, Frau, die nicht freie Frau ist, Sklavin oder so, dann, das wird in diesem Niveau, nicht Sklaven direkt, aber in so einem Niveau, das wird, dann sagt er, sie kann das für sich selber machen. Al-Ahnaf bei Abu Hanifa, die Sache ist anders, und zwar, Al-Ahnaf sagen, man braucht kein Wali verheiratet. Sie sagen, man braucht nicht. Und die haben hier Analogieschluss gemacht. Sie haben gesagt, eine Frau darf einen Kauf und Verkauf machen. Kaufvertrag machen. Dann kann sie auch Heiratsvertrag machen. Weil sie sagen, das ist Vertrag und das ist Vertrag. Aber diese Meinung von Al-Ahnaf ist falsch. Falsch. Und das ist deutlich hier falsch. Warum falsch? Weil man kein Qiyas machen kann, kein Analogieschluss machen kann, wenn es einen Beweis gibt. Und hier gibt es doch den Beweis. Deshalb haben sie versucht, Al-Ahnaf, diese Überlieferung, und es gibt auch noch eine von Aisha, Allah alayha, diese Überlieferungen als schwach einzustufen. Sagen, diese Überlieferungen sind schwach. Und dann haben sie Qiyas auf Handelsverträge gemacht. Deshalb haben sie gesagt, die Frau braucht kein Wali. Aber die Hadithe sind authentisch. Deshalb da kann man kein Qiyas mehr machen. Al-Zahiriyya, diese Leute, die Beweise so nehmen, ohne zu forschen, was ist der Grund oder Anlass für diese Beweise, die sagen, eine verwitwete oder geschiedene Frau braucht nicht unbedingt ein Wali. Oder eine Frau, die noch nicht verheiratet war, diese braucht Zusage ihres Wali. Abu Thawr sagte, wenn der Wali erlaubt, dann kann die Frau für sich selber Heiratsvertrag machen. Aber richtig ist, Barakallahu fikum, richtig ist, dass die Frau ein Wali braucht in der Heirat. Das hat nicht mit Diskriminierung zu tun. Das hat nicht mit Unterdrückung der Frauen zu tun. Das hat nicht damit zu tun, Gleichberechtigung, nicht Gleichberechtigung. Sondern, barakallahu fikum, dies ist eine religiöse, sage ich jetzt, Handlung. Ein Ritual. Und die Rituale in der Religion braucht man nicht so belegen. Das ist sozusagen Ordnung. Wie in jedem Land. Es gibt Ordnung. Oder in jedem Gesetz. In jeder, sage ich jetzt, Prinzip. In jeder Religion gibt es Gesetze, gibt es Urteile, gibt es, sage ich jetzt, Regeln. Und eine Regel in unserer Religion ist so. Sowieso dürfen wir keinen Zwang hier haben in der Heirat. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, hier das bemerken. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Deshalb, ein Wali muss sein, wenn eine Frau heiratet. Und wenn eine Frau ohne Wali heiratet, wal'iyadu billah, dann ist das sehr gefährlich. Beweis ist das nächste Hadith. Hadith al-Akhir, lihada al-Yom. Wa'an Aisha, radiyallahu anha, qalat. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الأحناف طعنوا في هذا الحديث حتى يقولوا بأنه لا تحتاج المرأة إلى ولي، ولكن يا أخوة الأحاديث واضحة. وفي هذا الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح. انتبه، إذا كان الولي مسلم، أما إذا كان الولي غير مسلم فلا اعتبار له، لأن الله سبحانه وتعالى ما يجعل للكافر على المسلم سبيل. فإذا كان الولي كافر فلا اعتبار له، أما إذا كان مسلما فالاعتبار به وبعقده أو أن يوكل غيره في العقد. وظاهر الحديث أن المرأة تستحق المهر بمجرد الدخول، وإن كان النكاح غير صحيح أو باطل. وفيه في هذا الحديث أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل، وأن النكاح يسمى باطلا وصحيحا، يا أما صحيح يا أما باطل. أما في بعض أهل العلم جعلوا أنه في نكاح فاسد، قالوا في باطل وفي صحيح وفي فاسد، قالوا إذا كان ذلك على غير علم من الزوجين. وأما إذا المرأة نكحت بغير إذن وليها أو بغير ولي ثم ودخل بها الزوج واشتجروا، أي الأولياء، فينتقل الأمر إلى السلطان، ينتقل الولاية إلى السلطان والحكم إلى السلطان. لحديث ابن عباس مرفوعا لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له، أي إذا اشتجروا بعد ذلك فيرجع الأمر إلى السلطان، فهو أي القاضي، فهو الذي يقرر. والله تعالى أعلم وأعلم. عائشة رضوان الله عليها sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, jene Frau, die heiratet ohne Erlaubnis ihres Wali, ihre Heirat ist ungültig. Wenn dann sie geheiratet hat, dann bekommt sie ihre Morgengabe von dem Mann. Wenn sie dann, das wird, wenn die wenn ihr Vormund und der Mann, wenn sie dann Uneinigkeiten haben, dann ist der As-Sultan, das wird der Richter oder der Imam von Muslimen, ist der Vormund von der Person, die keinen Vormund hat, das wird für die Frau. Das wird die Vormundschaft geht zu dem Richter oder zum Oberhaupt der Muslimen. Das ist bei Al-Arba'a, Al-Nasai, das ist bei Al-Tirmidhi, Al-Nasai, Abu Dawud. Entschuldigung, Al-Tirmidhi, Al-Nasai, Al-Tirmidhi, Abu Dawud und Ibn Majah. Und Abu Awana hat das als Sahih eingestuft, das Sahih in Sahih Tirmidhi, diese Überlieferung. Al-Ahnaf, die wollten diese Überlieferung als schwach einstufen, damit sie natürlich ihre Meinung bestätigen, indem sie gesagt haben, man braucht kein Wali. Die Frau braucht keine Zusage ihres Vormund und es braucht kein Wali, Vertreter in der Heirat. Aber natürlich, die Überlieferungen sind authentisch, deshalb da kann man das außer Acht lassen, was die Ahnaf ihr gesagt haben, weil die Hadithe authentisch sind. Erstens. Zweitens, Barakallahu fikum, und wichtig in diesem Zusammenhang ist, aufpassen, wenn wir von Wali sprechen, dann sprechen wir von einem Wali, der Muslim ist. Der Muslim ist. Also der Vater ist Muslim. Oder der Bruder ist Muslim. Und der Onkel ist Muslim. Aber wenn er kein Muslim ist, dann sowieso die Frau kann hier jemanden beauftragen, der macht für sie den Heiratsvertrag. Und dazu noch sage ich, Barakallahu fikum, das hat nicht mit Unterdrückung zu tun, das hat nicht mit Zwang, Heirat zu tun, sondern das hat mit Regeln der Religion zu tun. Es gibt im Islam eine Regel, wenn die Frau heiratet, dann geht das so. Das ist wie das Gebet. Es gibt im Gebet, dass man die Hände hebt, dass man Sujud, Ruku' und sowas macht. Auch bei der Heirat haben wir diese Regeln. Es gibt einen Vertreter für die Frau, es gibt zwei Zeugen für die Frau, es gibt eine Morgengabe für die Frau, es gibt zwei Zeugen im Heiratsvertrag und es gibt Heiratsvertrag an sich selbst. So wird die Heirat gemacht. Das wird, wir brauchen dann einen Vormund für die Frau. Wenn, aber in bestimmten Fällen kann man Vormundschaft von dem Mann entziehen. Da kann man die Vormundschaft entziehen. Aber das macht der Richter und nicht jeder. Deshalb in dieser Überlieferung, Barakallahu fikum, wenn eine Frau geheiratet hat, ohne Erlaubnis ihres Wali, oder wenn sie heiratet ohne ihr Wali, dann ist diese Heirat ungültig. Ungültig. So, mit diesem Wort. Es gibt ja kein Grau. Es gibt Schwarz oder Weiß. Heiratet sie ohne Wali, dann ist ihre Heirat ungültig, wal'iyadu billah. Solange der Wali Muslim ist. Aber wenn er kein Muslim ist, dann ist es eine andere Sache. Dann soll sie jemanden nehmen. Wenn aber diese Frau geheiratet hat und der Mann hat mit ihr schon sozusagen eheliches Leben gehabt und dann haben sie einen Streit, dann muss erstmal getrennt werden zwischen den beiden, weil sie ohne Wali geheiratet hat. Und dann übernimmt der Imam, der Richter, der übernimmt die Vormundschaft für diese Frau. Weil sie Probleme haben, ihr Wali und der Mann, der sie geheiratet hat, ohne sein Erlaubnis. Und dann wird sie ihre Morgengabe, wenn sie keine Morgengabe bekommen hat, die wird das bestimmt von dem Richter, der zwischen ihnen in diesem Zusammenhang richtet, weil Ibn Abbas überliefert hat. Und zwar, kein Nikah, kein Heirat ohne Wali. Und wenn eine Frau kein Wali gehabt hat bei der Heirat, Dann ist es Sultan. Der Sultan ist derjenige, das bedeutet der Judative, das bedeutet Justiz in diesem Zusammenhang, ist es Sultan für diese Frau. Das war Barakallahu fikum. Man muss hier aufpassen. Man muss hier aufpassen. Dies, was wir heute sehen, dass einige Mädchen, die gehen einfach, ohne Wissen, ohne Kenntnis von Eltern, und die machen Heirat geheim. Die sagen niemandem, ohne Erlaubnis von ihren Eltern, diese Heirat ist ungültig. Ist ungültig, ist ungültig. So sagte Aisha radhiyallahu anha. Und in einer Überlieferung, die Frau, die das macht, die macht Zina, Unzucht, wal'iyadhu billah. Erstmal, die Heirat muss bekannt gemacht werden. Muss bekannt gemacht werden. Aber diese Heirat, dass man nur das eng macht und keiner weiß davon, das ist nicht richtig. Umar ibn Khattab sagte, Nikah al-Sir, das ist verboten, verboten, verboten. Was diese Leute heute nennen, Nikah al-Urfi. Al-Urfi, was ist al-Urfi? Der Mann und die Frau kommen zusammen, die schreiben einen Zettel und keine Zeugen, gar nicht, sagen, wir sind verheiratet. Und die verbergen das und keiner weiß davon, geheim. Haram. Zweitens, dass die Frau einen Vater oder Bruder oder Onkel Muslim hat und die geht einfach und die macht das, das ist auch ungültig, die Heirat. Drittens, wenn der Wali, wenn der Vater die Heirat nicht akzeptiert, dann gibt es Lösungen. Aber die Lösung ist nicht, dass die Frau allein geht und die macht Heiratsvertrag. Weil sie nicht gegen hier ihren Vater verstoßt, sondern die verstoßt gegen ihre Religion. Und logischerweise, 20 Jahre hat er sie erzogen, groß erzogen. Dann hat er mindestens ein Wort bei ihrer Heirat. Möge Allah uns bewahren. Viertens, Barakallahu fikum, das gilt alles, wenn der Wali Muslim ist. Fünftens, man kann nicht einen Vater vom Islam ausschließen, damit man die Frau heiratet. Ja? Was diese Hardcore-Takfiri heute machen. Es gibt eine neue Masche bei uns in Deutschland, hier eine Mode, von diesen, wal'iyadu billah, Milchzähne, Enkelkinder von Khawarij, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, der Prophet hat sie genannt, Kilabu Ahlin Nar, die Hunde von der Hölle, wal'iyadu billah. Was macht er? Der will eine Frau heiraten. Der Vater will nicht. Dann sagt er, dieser Mann ist kein Muslim mehr. Der schließt ihn vom Islam aus. Dann sagt er dem Mädchen, du hast jetzt keinen Wali. Du hast jetzt keinen Wali, weil dein Vater kein Muslim ist. Dann bringt er sie und sagt, ja, ich bin jetzt dein Wali. Oder der nimmt einen Komplize von ihm, sozusagen, wal'iyadu billah, von diesen Hunden der Hölle. Und dann machen sie Heiratsvertrag. Und die spielen mit den Frauen. Und einige von ihnen haben 6 oder 7 Frauen mit dieser Art geheiratet. Und sagen, ja, mach das, dass die Leute nicht wissen, meine Lage und sowas. Wir halten das verborgen. Wir brauchen das nicht bekannt zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Und eine Frau, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und die mindestens Respekt zu ihren Eltern hat, die wird niemals das machen. Und ein Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, der wird niemals eine Frau, sage ich jetzt, anstacheln, dass sie gegen ihre Familie wird. Solange die Familie Muslime sind. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.